erreicht, bricht donnernder Applaus los. Alle jubeln Hector zu, auch die Kandidaten, die verloren haben. Keiner bemerkt Uruguru, der wenige Augenblicke später hinter... Aber in diesem Moment piept ihre Armbanduhr. Sie muss schleunigst nach Hause.